sicher nicht der Fleiß, dann ist er verschuldet, nee. Du rettest Dinge, die allen gehören, als dein Eigentum, weil du es dir zuerst nimmst. Du besetzt Häuser und lässt sie leer stehen, während Menschen auf der Straße erfrieren. Das Geld, das du vergräbst. Denn das ist zu Ende.